Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, Freitagnacht. Wir melden uns fast pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist 29 Jahre alt und heißt Daniel. Hallo Daniel. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar habe ich mit meiner Frau zusammen Counter-Strike gespielt, in einem Clan. Mhm. Und da hat sie nach einer Zeit halt jemanden kennengelernt, einen 18-Jährigen. Und ich muss dazu sagen, wir haben zwei Kinder, sind verheiratet. Ja, und... Aber das war ja zunächst eine Netzbekanntschaft. Genau, die haben sich dann also darüber kennengelernt, hat sie sich wohl in ihn verliebt, dann ging das dann weiter über einen Teamspeak, also sprich eine Art Telefonie übers Internet. Mhm. Aber der Anfang war nur Chatten? Der Anfang war erstmal eigentlich nur das Spiel selber. Das Spiel, genau. Und da verliebt man sich schon in einen? Ja, anscheinend. Also die haben dann so viel miteinander auch geschrieben und sich unterhalten. Dann ging das dann weiter mit Facebook. Ah ja, verstehe. Ja, und jetzt ist sie mittlerweile nach Österreich dann abgedampft, die Kleine ist jetzt bei mir. Wie alt ist das Kind? Die Kleine, die ist jetzt 2. 2 Jahre. Dann habe ich noch eine Stieftochter, die wohnt jetzt bei der Oma, die ist 6. Wie lange seid ihr zusammen schon? Also wir waren jetzt insgesamt 3 Jahre zusammen, wir sind 2 Jahre verheiratet. Und jetzt ist sie nach Österreich zu dem knackigen 18-Jährigen? Genau. Seit wann? Seit, sie ist hingefahren, so wie ich das weiß, glaube ich, am 11. diesen Monat. Ist sie nur mal hingefahren oder ist sie jetzt für immer da? Nee, sie ist jetzt wohl erstmal nur hingefahren, ich gehe zumindest davon aus, dass sie wiederkommt. Wissen tut das natürlich jetzt keiner. Du bist heute ja schon der 20., ne? Glaube ich, 19., 20. Ja, ich gehe mal davon aus, ich hoffe ja, dass sie jetzt die nächste Woche jetzt wieder kommt, weil sie war ja auch beim Psychologen. Sie hat ja auch mir Sachen vorgeworfen. Sie kam bei mir an und sagte, ja, du hast ja Sachen gemacht, von denen du nichts weißt. Und das wären dann, ich hätte sie geschlagen und vergewaltigt. Achso, das wirft sie dir vor. Und das stimmt gar nicht. Nee, also sie sagte, ich wäre so besoffen gewesen. Ach so. Und hätte einen Filmriss danach gehabt. Könnte das sein? Nee, eigentlich nicht. Warst du denn mal besoffen in letzter Zeit? Das soll ja angeblich auch Jahre her sein. Ah, ja. Also ich trinke eigentlich ganz selten mal was. Wie lange, nur für mich zur zeitlichen Einordnung, wie lange haben die miteinander übers Netz und Telefon und Facebook Kontakt gehabt? Haben die auch bestimmt ein halbes Jahr. Mhm. Und das ist jetzt der erste reale Besuch, den sie... Nee, er war schon mal hier. Und zwar, es ging ja im Oktober bei uns los, diese ganze Geschose, dass sie dann, da habe ich hinterm Rücken halt erfahren, dass sie sich trennen will. Dann bin ich den, das war auf dem Freitag, den Samstag konnte ich dann auch nicht arbeiten, weil mir ging es dann natürlich dann beschissen. Mhm. Und dann habe ich auch hinterrücks dann erfahren, dass sie sich in jemand anders verliebt hat. Dann habe ich auch gleich den Montag meinen Job verloren. Wie, in noch jemand anderen? Nee, in diesen 18-Jährigen. Genau, in diesen 18-Jährigen. Mhm. Dann habe ich auch gleich den Montag, habe ich die Kündigung gekriegt, aber fristgerecht. Ich habe denen das erklärt, das ist mir halt zurzeit die Ehe und die Ehekrise und wurde ich halt fristgerecht gekündigt. Und bis jetzt ohne Arbeit auch? Ja, jetzt habe ich ja das sehr vorübergehend erstmal das alleinige Sorgerecht für das Kind. Mhm. Aber sag mal, wie stellt sie das denn jetzt so dar, die Situation? Sie fährt nach Österreich zu dem 18-Jährigen. Wie stellt sie sich denn weiter die Zukunft vor? Ja, das weiß ich auch nicht. Also habt ihr mal telefoniert oder mal irgendwie kommuniziert die letzten Tage? sie hat mir mal zwischendurch meine E-Mail geschrieben, oder sie hat dann auch mal über Facebook geschrieben, aber sie macht mir jetzt andauernd Vorwürfe, weil sie hatte halt mitgekriegt, dass ich zum Anwalt gegangen bin, auch jetzt, weil ich eine Unterschrift habe gebraucht für den Kindergarten, um das Kind da anzumelden. Und das hätte jetzt beide Erziehungsberechtigte unterschreiben müssen. Und da sie aber in Österreich sitzt, kann ich... Aber du hast das alleinige Sorgerecht, hast du heute gesagt. Genau, ich bin am 16. Ich bin am 16. zum Anwalt. Und am 17. Wurde dann der gerichtliche Beschluss gefasst, dass ich dann das Sorgerecht dann erstmal habe, dass ich überhaupt diese Sachen erledigen kann. Also, da ist richtig, richtig heftig was geschehen in den letzten Monaten. Bis jetzt. Also ich hatte ihm auch noch mal eine Chance gegeben. Er war ja einmal war er ja hier für 3 Tage. In diesen 3 Tagen hat sie ja schon mit ihm geschlafen. Wo war der? Der war nicht bei euch in der Wohnung? Nee, er war hier im Hotel. Er hat sich ein Doppelzimmer genommen. Aber halt die Nächte war sie halt hier. Und in der letzten Nacht kam sie dann meinem Schwager und meiner Schwägerin. Die haben mir erstmal was an der Fresse gehauen. Und dann haben sie aber hinterher erfahren, dass das alles gelogen ist. Und dann haben sie sich wieder bei mir entschuldigt, dass es denen leid tut. Dann haben sie natürlich die ganze Zeit niedergemacht. Also die hat, deine Frau hat denen was Falsches erzählt und dann haben die dich dafür geschlagen? Genau, die wollten auch die Kinder hier rausholen. Ach, alles. Also ich war schon... Was ist denn das für ein Affentheater da? Was denkst du über deine Frau? Also, denken tue ich, dass das hat keinen Sinn mehr. Es ist, diese Frau ist gefährlich. Das ist das, was ich denke. Und das, was ich fühle, ist natürlich immer noch, ich habe eigentlich immer noch Gefühle, nur es tut mir auch weh, auch der Gedanke daran, dass sie jetzt bei ihm ist und was die halt die ganze Zeit hat, ne? Vielleicht hast du gar keine Gefühle mehr für sie, sondern die Gefühle sind, dass du einem Ideal nachhängst, das es vielleicht mal gegeben hat oder was du dir wünschst. Ja, das mag sein. Ich hatte ja angefangen, auch selbst an mir zu zweifeln. Das Jugendamt dachte zu mir, ich sollte mich in eine Klinik begeben, das habe ich gemacht. Weil ich erst ihr auch glauben wollte, dass ich das vielleicht gemacht haben soll oder so. Und die in der Klinik haben mich allerdings am nächsten Tag entlassen und sagten, also sie sind völlig in Ordnung. Das habe ich dann auch schwarz auf weiß gekriegt. Und jetzt war sie halt bei einem Psychotherapeuten und der hat halt festgestellt, dass sie ein sehr starkes Borderline hat mit wahrscheinlichen Wahnvorstellungen. Also klingt so kompliziert und so verfahren, dass ich dir so auch aus meiner Erfahrung hier aus der Sendung sagen möchte, geh auf Abstand und versuche eine so weit wie möglich friedliche Trennung hinzukriegen. Naja, das ist dafür glaube ich schon wieder zu spät, weil ich habe sie am 31.12. habe ich sie rausgeschmissen, weil am 30. ja, wie gesagt, sie kam ja wieder an unserem Hochzeitstag. Ja. Und ich habe ihr gesagt, keine Kontakte mehr, sonst wird das mit uns nichts mehr. Dass sie also keine Kontakte mit ihm mehr haben sollte. Und dann bin ich in der Nacht vom 30. auf dem 31. nachts aufgewacht, Richtung Wohnzimmer gegangen und habe nur gehört, wie sie dann sagte, ja, ich will doch nur dich und ich will mich im Februar ummelden. Und dann bin ich da reingegangen und habe gesagt, weißt du was, du brauchst gar nicht mehr so lange warten. Und dann habe ich den Schlussstrich gezogen. Ich will doch nur dich, was meinte sie damit? Naja, sie wollte mir erzählen, es hätte was mit Freundschaft zu tun gehabt, aber dann habe ich sie gefragt, wie das im Zusammenhang steht, das konnte sie mir halt nicht sagen. Also, Daniel, raus aus der Geschichte. Ne, was wollen wir noch reden? Raus. Ja, das sagen sie alle. Ja, raus. Du erwartest nicht, dass ich hier sage, versuch diese Beziehung zu retten. Nee. Nee, das sagt ja auch jeder. Die hat ja auch Haus- und Hofverbot gekriegt, dann war meine Eltern. Ach du lieber Gott, ja. Also dann musst du sehen, dass du wir. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, dass du da einigermaßen gut rauskommst. Es ist schwierig genug, aber das Ziel muss sein, definitiv Schlussstrich und raus, wie der Kontakt dann zu dem Kind und der Mutter weiter aussieht. Das wird noch geklärt mit dem Amt. Genau, das muss man da sehen und das liegt auch von ihrer Initiative ab, was sie möchte und wie sie sich einbringt. Naja, sie hat ja immer noch die Möglichkeit, das Sorgerecht wieder zu beantragen. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Angst, dass das in der so aussieht, dass sie hier doch das Sorgerecht wieder kriegt. Gut, aber da musst du dich ja richtig beraten. Wie sieht es so psychologisch, psychisch bei dir aus? Bist du im Moment stabil? Also ich bin eigentlich sehr stabil. Also ich bin jetzt mittlerweile so, ich hatte jetzt zwar eine ganze Zeit lang ja soziale Kontakte, waren erstmal nicht so draufend, weil es hatte kaum einer Zeit. Meine meisten Freunde sind alle arbeiten. Ich war ja damals auch immer 40 bis 50 Stunden die Woche arbeiten. Und meine Frau hat den Haushalt nie gemacht. Das war also eigentlich meistens unser Hauptstreitpunkt. Aber dir geht es im Moment, würdest du sagen, okay. Ja, mir geht's eigentlich sozusagen okay. Ich habe heute mal zwei Freunde eingeladen, dass wir heute mal ein bisschen zusammenspielen, ein bisschen eine kleine LAN-Party machen. Okay. Und ja, dass ich dann wenigstens tatsächlich auch abgelenkt und... Also dein, ich kann dir nicht mehr sagen, als geh raus aus der Beziehung und distanziere dich so weit es geht von dieser Frau. Klares Statement. Klares Statement. Und da wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück bei. Alles klar. Und wenn du irgendwie noch Hilfe brauchst, dann musst du, die juristische Hilfe suchst du dir sowieso und wenn es Not tut, vielleicht auch bei einer Beratungsstelle noch psychologische Hilfe zu suchen. Ja, ich muss sowieso noch einen Termin machen bei der Erziehungsberatungsstelle. Ah ja, okay, dann bist du da ja auch schon mal ganz gut angedockt. Mhm. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt alleine mit der Kleinen, ich bin gerade mal 2 Jahre alt und das ist halt... Natürlich, das ist viel Arbeit und viel Verantwortung. Tut mir sehr leid, dass du in solche Turbulenzen geraten bist und wünsche dir von Herzen, dass du da bald gut rauskommst und dass du ein freier Mann wirst. Alles Gute, Daniel. Alles klar. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Elena. Elena ist 16. Hallo, Elena. Hallo. Hallo, Elena. Um was geht's? Ja, also um meine schulische Laufbahn. Mhm. Und zwar weiß ich da nicht mehr weiter. Ich bin halt, einerseits bin ich jetzt ziemlich krank, damit komme ich nicht klar. Oder ja, wahrscheinlich ziemlich klar krank. Und andererseits halt mit der Schule. Ich habe abgebrochen quasi. Mhm. Jetzt mit 16 ohne jeglichen Schulabschluss. Ja, also du hast auch keinen Hauptschulabschluss? Nein, gar nichts. Mhm. Warum hast du abgebrochen? Besser gesagt, meine Psychologin für mich. Ich war halt in einem sehr schlechten Zustand. Familiär gab es nur Stress, mit der Schule gab es nur Stress. Ich bin durch meine hohen Fehlzeiten immer weiter halt mit den Noten abgesackt. Mhm. Und also, warum gab es den Stress in der Familie? Ach, da ist so einiges vorgefallen. Ich halt mit meiner Mutter und dann noch meinem Bruder, dem ist seine Freundin vor kurzem gestorben, der ist total abgedreht. Ich hänge sehr an diesem Bruder, der hat Drogen genommen und hat sich versucht umzubringen. Mhm. Und damit bin ich halt nicht klargekommen und ich war dazu immer krank. Ich hatte Bronchitis, ich hatte Lungenentzündungen alle paar Wochen und habe dadurch körperlich auch extrem abgebaut. Mhm. Und ja, dann bin ich halt erstmal zur Psychologin geschickt worden und durch komplette Krankenhäuser und alles. Ja. Und ich habe mich dann erstmal krank geschrieben, aus der Schule rausgenommen, weil das ging gar nicht mehr. Wie geht es dir körperlich heute? Darf man das Wort beschissen verwenden? Natürlich, ja. Also körperlich geht es nach wie vor schlecht. Ja. Was sind die körperlichen Symptome? Also es hat sich jetzt ganz plötzlich, also in einem relativ kurzen Zeitraum verschlimmert. Ich kriege kaum Luft, ich habe ständig Schmerzen im Rücken. Hm. Das sind halt die Lungen, die sind auch untersucht worden. Und da sind halt auch Schatten drauf zu sehen. Halt, die sind im Arsch und ich baue halt gewichtsmäßig immer weiter ab. Und ja... Lass uns nochmal zurückgehen in die Schulzeit. Du sagtest, dass es da große Schwierigkeiten gab. Von Anfang an. Auch in der Schule. Was gab es denn in der Schule für Schwierigkeiten? Früher wurde ich schon, also ich war immer schon klein und zierlich und habe nie zunehmen können, obwohl ich ein guter Esser war. Mhm. Und da fing das dann in der Grundschule an mit Mobbing, Hänseleien und so weiter. Und in der weiterführenden Schule ging das dann halt so weit, dass ich zusammengeschlagen wurde und dann mit Rippenbrüchen, Nierenquetschungen und allem ins Arzt gekommen bin. Wer hat dich denn zusammengeschlagen? Schüler. Jungs oder Mädchen? Alle. Sogar meine beste Freundin, sogenannte beste Freundin, hat Schmiere gestanden, damit kein Lehrer kommt. Wie alt wart ihr da? 10, 11. Und so schlimm, dass du ins Krankenhaus musstest und Rippenbrüche hattest? Ja. Das ist heftig. Aber spätestens dann muss man doch die Schule wechseln, wenn sowas passiert ist. Ich habe, weil ich bedroht wurde mit Messern, mir wurden Messer an die Kehle gehalten von den Leuten und beim nächsten Mal ziehen wir durch, war das dann. Und ich habe es keinem gesagt. Ich habe das über Jahre mit mir mitgeschleppt. Aber deine Eltern haben doch mitbekommen, dass du krank warst und ins Krankenhaus musstest. Ja, das wurde dann auch von der Schule verschönert. Die legt sich aufs Maul und ich zettelte angeblich die Streitereien an und ich habe halt nicht die Klappe aufgemacht und erzählt, wie es wirklich war. Keinem. Wann hast du zum ersten Mal richtig jemandem was erzählt? Als es sein musste, nämlich bin ich dann einfach ein halbes Jahr gar nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich halt so eine Angst hatte. Und dann kam halt ein Brief von der Schulleitung, wie lange ich unentschuldigt fehle. Und dann musste ich ja mit den Tatsachen auf den Tisch. Und wie haben deine Eltern darauf reagiert? Ja, also meine Mutter war verwirrt, mein Vater hat sich nie für mich interessiert. Die Mutter war verwirrt? Ja, die war verwirrt, weil sie nicht verstehen konnte, warum ich ihr das nicht anvertraut habe. Ja, ja. Und ja, dann... Ja, aber dann, hat mir dann was geholfen. Die hat dir schon geholfen dann? Ja, auf jeden Fall. Dann wurde ich halt durch verschiedene Schulämter da geschickt und dann wurde ich da auch eine Zeit rausgenommen und... Ja, aber so spätestens halt dann, hätten doch die, da waren doch dann Leute, die aufmerksam geworden sind, vorne ab, deine Mutter. Hätte man doch sagen müssen, okay, das ist jetzt ganz schlimm gelaufen und es sind viele Verkettungen von unglücklichen Umständen. Die Elena kommt jetzt in ein komplett neues Umfeld, in eine neue Schule. Warum ist das nicht passiert? Bin ich dann ja auch, wir sind dann ja umgezogen. Ah, und dann? Also dazwischen war erstmal noch eine Höllenzeit, weil meine Mutter zwischen... ja, zwei verschiedenen Stadtteilen zu meiner Oma halt als Betreuung war und ich war alleine. Mhm. Und ich hatte zwar da so eine Betreuerin vom Jugendamt, aber ich war auf mich alleine gestellt und war mit dem ganzen Kram ja noch gar nicht fertig. Mhm. Also verarbeiten und so. Und okay, da warst du in dieser Zeit warst du ganz alleine mit der Situation. Dann gab es aber irgendwann die neue Schule. Wie war es denn in der neuen Schule? Also zu Anfangs total super. Also die haben mich alle gut aufgenommen. Ich hatte viele Freunde und da lief eigentlich alles ganz super und dann hat sich das ganz plötzlich geändert. Ich hatte kaum noch Leute, die mit mir was zu tun haben wollten. Und es kamen zwischenzeitlich Mails von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Man sollte mir die Haut über die Knochen ziehen. Und ja, damit bin ich dann halt auch nicht mehr klargekommen. Und dann halt ständig Sprüche über mein Gewicht und Schubsereien und so ein Scheiß. Und weil ich halt so eine Vorgeschichte habe, bin ich dann da auch dann irgendwann beim Arzt zusammengebrochen. Ja, und dann fing das alles an. Also es gab da auch schon etwas Gewalt dann wieder auf der neuen Schule. Ja, aber jetzt nicht so brutal. Also, mehr mit Worten dann. Ja, ich wurde sogar mal von einem Lehrer, du dünnes Ding, durch die Mensa gerufen. Und da war es dann natürlich sehr lustig für alle. Mhm. So, jetzt, was machst du jetzt im Moment? Nichts. Also im Moment werde ich halt durch verschiedene Krankenhäuser geschickt. Jetzt am 28. muss ich ins Mukoviszidosezentrum. Warum? Weil das bei mir im Verdacht steht. Ach so, schwere Lungenerkrankung. Ja. Mhm. Also was heißt Verdacht? Das ist eigentlich so gut wie bestätigt, es halt jetzt, um zu klären, was für eine Art das ist. Du wohnst bei deiner Mutter im Moment? Ja. Wo ist dein Vater? Ja, der ist da, wo wir herkommen. Mit dem habe ich keinen sonderlichen Kontakt. Der versucht jetzt mal Kontakt aufzubauen und Die Eltern sind lange schon getrennt. Ja, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die zusammen waren. Ich bin so etwas irritiert, weil du so vom Erzählen einen ganz, ganz normalen und sehr vitalen und freundlichen Eindruck machst. Auch gar nicht so traurig und krank wirkst und hast so eine schlimme Geschichte hinter dir. Wie lebst du im Moment? Wie viele nahe Menschen hast du um dich herum zum Beispiel? Ja, halt meine Mutter und meine Geschwister, aber die haben alle ihre eigenen Sorgen und kommen damit auch noch zu mir. Und Achso, die kommen auch noch zu dir damit? Ja, zum Beispiel mein Bruder. Ich bin die Einzige, die weiß, was da abgeht und es belastet mich auch. Und für mich ist eigentlich keiner da und keiner versteht, wie schlecht es mir eigentlich wirklich geht. Das ist eine wirklich schwierige und traurige Situation. Weil es geht ja jetzt wirklich mal darum, dass man dir hilft, dass man dir psychisch hilft, dass du gesundheitlich auf die Beine wiederkommst. Ich hoffe sehr, dass du diese Erkrankung nicht hast. Und wenn du sie hast, dass man da was machen kann. Und die bitte? Man hofft es. Ja, klar. Und die Perspektive müsste ja sein, dass du wieder irgendwann irgendwo auf eine Schule gehst, dass du zumindest deinen Hauptschul- oder Realschulabschluss bekommst. Ja, das ist mein Problem. Ich habe Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen. Ich wurde von der Psychologin dahin weitergewiesen, dass die mir jetzt einen Schulplatz wieder sucht oder mir eine Art ermöglicht. Und wir ziehen halt in Erwägung dadurch, dass ich auch körperlich überhaupt nicht in der Lage bin, mehr in eine Schule zu gehen. Eine Fernschule. Das kostet Geld, das haben wir nicht. Das will aber keiner finanzieren. Und das Jugendamt ist angeblich auch nicht zuständig für mich. Was heißt Fernschule? Ist Fernschule sowas wie Fernstudium? ILS, SGD, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nee, also sitzt zu Hause und lernst, ohne dass du in ein Gebäude musst. Ah, verstehe. Ja, man kriegt Also Elena, ich finde, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, aber ich merke schon, dass es da wieder Probleme gibt mit Finanzierung und so. Aber ganz wichtig ist auch, dass du stabilisiert wirst und dass man sich, dass jemand sich um dich wirklich richtig kümmert. Wenn du sagst, du musst dich doch da um deine Leute kümmern, ist das ja ein Wahnsinn. So viel Kraft hat man doch gar nicht nach dem, was schon passiert ist. Muss man haben. Ja, aber du siehst ja selbst an dir, irgendwann krachst du zusammen oder wirst noch mehr krank und dann geht gar nichts mehr. Du bist erst 16 Jahre, will ich nochmal unterstreichen. Ja. Meine Psychologin hat das mitgehört, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Und sie wird jetzt mal so ein bisschen in sich gehen und gucken, wie und wie konkret wir dir helfen können. In Form von Tipps natürlich nur. Mehr können wir nicht machen. Aber dass du so eine kleine Anleitung an die Hand bekommst, was du vielleicht dann in den nächsten Zeiten tun könntest. Ja, soll man das mal so machen? Ich glaube, das muss jetzt sehr professionell geregelt werden, das Ganze. Ja. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und du wirst dann von der Magdalena, das ist meine Psychologin, angerufen gleich. Okay. Liebe Elena, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, dass du wieder auf die Beine kommst. Gesundheitlich und dass du eine Ausbildung, also einen Schulabschluss zumindest bekommst. Alles Gute von Herzen. Ja, alles Gute von Herzen. Danke. Du legst bitte auf, wir melden uns. Tschüss. Ciao. Ja. 0800 220 50 Patrick. Patrick ist 21. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Patrick. Was ist dein Thema? Mein Thema ist der Dschungel. Ah. Und zwar habe ich da ein paar Fragen an dich. Leg los. Und zwar, würdest du persönlich auch in den Dschungel gehen? Niemals. Niemals? Und aus welchen Gründen? Weil man sich doch zum Deppen der Nation macht, wenn man da hingeht. Okay. Wie würdest du es finden, wenn jemand von deinen Verwandten dort mitmachen würde? Fände ich auch ziemlich bescheuert. Würdest du dich für dich schämen? Ach Gott, was heißt schämen? Ja, vielleicht sogar das, ja. Mhm. Okay. Dann ist noch die andere Sache. Wir wissen ja alle von deiner Bisexualität. Mhm. Findest du jemanden aus dem Dschungel attraktiv? Nein. Gar nicht? Nein. Okay. Klare Antworten. Nee, finde ich wirklich nicht. Ich habe mir das so alles angeguckt. Da ist keiner oder kein Nee, die so meinem Beuteschema entspricht. Ach so. Bei dir? Findest du jemanden da sexy? Nee. Gar nicht? Nee. Also, auch nicht annähernd so ein bisschen? Nee, annähernd auch nicht. Also Fiona ist mir viel zu dünn. Viel zu dünn. Das ist nur Haut und Knochen. Ja. Und, Claudel? Claudel, nee. Gar nicht. Ist nicht mein Typ. Ja. Und Georgina erst recht nicht. So wie ich mitbekommen habe, hat ja Olivia Jones schon Gelüste geäußert, ne? Ja. Dass sie gerne mal Patrick Nouveau den Arsch massieren möchte. Ja, nicht nur das. Nicht nur das, ja, natürlich. Ja, die sitzen da wohl alle ziemlich auf dem Zahnfleisch. Ja, guckst du das regelmäßig? Ja, ich guck's jeden Tag. Also ich guck's eigentlich schon seit der ersten Staffel. Ja. Da habe ich schon regelmäßig verfolgt und jetzt natürlich wieder das so. Was fasziniert? Was fasziniert dich? Ja, eigentlich ja oft, wie die sich zum Deppen machen und was die alles da zu sich nehmen und wie dann auch die Psyche eine Rolle spielt nach Tagen, wenn es nichts zu essen gibt und wie die dann ihr wahres Gesicht zeigen. Mhm. Naja, das ist natürlich so psychologisch ein hochinteressantes Phänomen. Da sind Leute, die nichts miteinander zu tun haben, zusammengefercht. Die werden 24 Stunden mit Kameras beobachtet und denen wird unter Umständen auch noch Essen entzogen. Ja. Und sie haben auch noch den Druck, dass sie sich so gut wie möglich darstellen müssen oder wollen, weil sie eben gut dastehen möchten in der Öffentlichkeit. Ja, genau. Vor allem hat man vielleicht vor dem Dschungel Sympathien für manche und nach dem Dschungel ist das nicht mehr so und dafür hat man Sympathien dann für andere. Weil ich finde zum Beispiel den Arno, den sieht und hört man zwar nicht, aber ich finde einen sehr intelligenten Menschen und ja. Was ist denn deine Prognose? Wer wird denn gewinnen? Ja, ich denke schon, dass die Olivia Jones das machen wird. Das glaube ich auch, weil sie der Sympathieträger ist, ne? Ja. Mhm. Kanntest du sie vorher? Ja, ich kannte sie vorher. Sie ist aber ja so eine Kiezgröße in Hamburg, ja. Aber taucht ja natürlich auch immer wieder im Fernsehen mal auf, in verschiedenen Formaten. Würdest du denn da reingehen als Bewohner? Nee, ich würde das nicht machen. Ja. Also so viel Sport über mich ergehen zu lassen, ist schon... Ich drehe mir eben die Fragen auch nochmal rum. Würdest du dich schämen, wenn ein Verwandter oder Freund von dir da drin sitzen würde? Also wenn ich prominent wäre, auf jeden Fall. Ja. Weil das würde ja alles auf mich abgeleitet werden. Ja. Und deswegen ist das auch so eine Sache mit der Daniela Katzenberger, ob das jetzt so gut für die ist. Mhm. Die wird ja dann dadurch auch in den Schlamm gezogen. Mhm. Das merkt man ja. Noch eine Frage an dich zur Moderation. Dirk Bach ist ja nun leider verstorben und ist nicht mehr dabei. Wie findest du Daniel Hartwig? Ja, ich finde, er macht seine Sache eigentlich ganz gut. Ich finde, er wächst von Sendung zu Sendung. Mhm. Und natürlich kann man Dirk Bach nicht ersetzen. Mhm. Ist doch was ganz anderes als, er ist auch ein ganz anderer Typ wie Dirk Bach. Er ist jünger, ich finde, er ist so das neue Gesicht von RTL. Mhm. Und da sollte man ihm einfach auch mal die Zeit geben und ihn mal machen lassen. Mhm. Weil müssen ja auch mal neue nachkommen, sage ich mal. Genau. Ja, Patrick, du hast dich mit Fragen gemeldet. Was waren deine Fragen gewesen? Ja. Ja. Ich danke dir, Domian. Ich hoffe, ich habe sie dir gut beantwortet, klar beantwortet. Fand ich schon. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Vielen Dank, Patrick. Alles Gute. Ich danke auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist... Ja, wie spreche ich das jetzt aus? Thierry? Ja, hallo? Thierry, heißt du Thierry? Jawohl, ja, Thierry, also Thierry André, ja. Thierry. 34, guten Morgen. Hallo, ja, guten Morgen kann man jetzt schon sagen. Ja, gibt kein anderes Wort für die Zeit. Nee, leider nicht, nein. Eigentlich wäre ich jetzt schon im Bett, aber ich sag, komm, ich probier's mal heute Abend. Ich habe schon ein paar Mal deine Sendung gesehen. Ja. Und dachte, komm, es gibt so viele Menschen bei dir, die mit so vielen... Ich sag mal, mit Problemen kommen und ich sag, komm, ich probiere es auch mal und bin zum Glück durchgekommen. Na guck, und um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe mit deinen Kollegen schon ein bisschen beredet, aber ich fange mal von vorne an. Mhm. Also es liegt halt sehr weit zurück, also in meiner Kindheit schon. Also ich bin, kurz zu sagen, ich bin Dialysepatient. Mhm. Seit knapp 3, 3,5 Jahren werden das jetzt. War da auf eine Spenderniere. Also beide Nieren sind kaputt und wie kommt das, ja, muss dreimal in der Woche zur Dialyse. Ja. Wie kommt das, dass deine Nieren kaputt sind? Ja, das ist eigentlich, der Hauptgrund ist halt, liegt in der Familie. Also es ist schon, ja, man kann jetzt sagen 28 Jahre her, wo ich noch ein kleines Kind war. Meine Mutter war da sehr depressiv zu der Zeit. Mhm. Und also sie kommt aus einer sehr depressiven Familie, muss ich dazu noch sagen. Ihr Vater war kein Deut besser. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe meine Schwester noch, auf jeden Fall, mir wurden halt, wie soll ich es erklären, jetzt sehr unter Druck gesetzt. Gerade ich in meiner Kindheit, ich durfte halt nicht so, wie ich dürfte. Okay, also aber davon gehen und so weiter. Davon gehen ja die Nieren nicht kaputt. Die Nieren nicht direkt, nein, aber wenn man als Kind den Harndrang zu lange unterdrückt, bei mir ging das ja schon Jahre im Endeffekt. Ach so. Und du musstest den unterdrücken, deine Mutter hat dich gezwungen, dass du nicht zur Toilette gehen konntest, durftest? Wie soll ich das erklären? Also jetzt nicht gezwungen, aber ich durfte nicht mehr ins Bett machen, ich durfte auch nicht mehr in die Pampers machen und das wollte sie halt unterbinden, sagen wir es mal so. Und das ging natürlich mit Schlägen los. Ja, also ich wurde massiv, gut, ob man das Missbrauch nennen darf heutzutage, ist eine andere Geschichte, aber schon regelrecht zusammengeschlagen, ja. Also und durch starke körperliche Gewalt wurde ausgeübt auf dich. Genau, ja, also nicht nur auf mich, sondern auch auf meiner Schwester. Verstehe. Und das ging halt. Und da siehst du den Zusammenhang auch mit deiner jetzigen Erkrankung. Ja, also ein Teil davon, also das ist der Anfang. Auf jeden Fall durch diese verlängerte Rückstau, ja. Ja. Ist eine der Harnröhren hat sich verengt. Mhm. Und das kann nur im Grunde passieren, wenn man, wie gesagt, als Kind zu lange zurückhält. Mhm. Also es gibt keine direkte körperliche Behinderung oder so, wenn man auf der Welt kommt. Da ist dir eigentlich alles tipptopp, sage ich mal so, wenn man als Baby auf die Welt kommt. Verstehe. Auf jeden Fall. Da sind so die Ursachen zu suchen. Jetzt. Genau, das sind die Anfänge. Ja. Und ich wurde halt immer wieder nach Hause geschickt. Ich war dann mal 3 Monate im Krankenhaus, dann wieder nur 2, 3 Wochen. Da hieß es erst Lungenentzündung, weil das sind die ersten Symptome, dass halt Wasser sich ablagert im Körper. Also wie jetzt bei einem normalen Dialysepatient ja auch. Mhm. Und der Körper wurde immer wieder vergiftet und die Nieren wurden so in Mitleidenschaft gezogen, dass man damals nicht wusste jetzt genau, ja, was ist da jetzt los? Also dann ist schon klar, dass du in so jungen Jahren schon halt diese Erkrankung dir quasi angefangen hast zu holen oder zu bekommen. Richtig, ja. Jetzt bist du Dialysepatient und wartest auf eine Niere. Ich warte auf eine Niere jetzt schon seit, also ich bin jetzt auf der Liste drauf, jetzt seit knapp 2,5 Jahren. Und das kann ja dauern bis Maximum 8 Jahre, ja. 10 Jahre heutzutage, weil... Du hast eine Niere haben oder zwei Nieren? Eine Niere. Ja. Also man kann mit einer Niere, wenn man die bekommt, kann man weiterleben. Die anderen zwei bleiben drin, weil es wäre unnötig, die rauszuholen, außer halt bei Krebs oder bei irgendwelchen anderen Geschichten halt. Ne? Diese schwere Erkrankung ist auch der Grund deines Anrufes, Thierry? Ja, das ist auch der Anruf eigentlich. Also weil ich habe mit noch niemandem so direkt, außer mit meiner Partnerin natürlich, drüber geredet. Mhm. Aber diese Geschichte halt, diese Vergangenheit mit meiner Familie und alles, da kann man schlecht mit jemandem manchmal drüber reden, weil das sind halt Situationen, also da kann man nur manchmal sagen, ja, okay, ne? Mhm. Man kennt das vielleicht irgendwie, aber wenn man das selber erlebt hat, die ganzen Geschichten, eine sehr harte Kindheit. Ja. Machst du denn heute deiner Mutter Vorwürfe, dass sie dich so behandelt hat, wie sie dich behandelt hat? Nee, also man muss es so sehen, am Anfang ja, also wo das rausgekommen ist, weil sie hat sich dann verstellt und man fragt danach etwas. Und durch verschiedene Verwandtschaften halt, die damals das halt wussten, wie das war, auch mit Depressionen und alles. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich fordere mal die Unterlagen an vom Krankenhaus und habe das auch gemacht, zum Glück, weil die Daten bleiben nur 30 Jahre lang, also analog geschrieben. Achso, dann hast du das quasi im Krankenhaus im Nachhinein alles erst so wirklich gelesen und richtig, das wurde dir klar. Richtig. Wie alt warst du da, als du die Akten angefordert hast? Ich war, ich bin jetzt 34, Moment, das war mit 32 war das. Achso, das ist noch gar nicht so lange her. Nee, also knapp 2 Jahre. Ja, wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter müsste jetzt werden 55, glaube ich, dieses Jahr, ja. Und dann hast du sie, nachdem du das da gelesen hast, damit konfrontiert? Im Nachhinein, also nachdem ich halt, wie man halt so sagt, ein bisschen Beweise gesammelt hatte. Ich wollte ja jetzt nicht einen Feldzug gegen meine Mutter führen, um Gottes Willen, aber ich wollte Aufklärung und das wollte sie mir nicht geben. Im Gegenteil, du hast ja dann die sie hat alles abgestritten. Genau, du hast ja die Sachen gelesen und sie hat es abgestritten. Das heißt, da war ein Streit, ist da entstanden. Richtig, ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ja gut, mein Vater ist vor knapp 2 Jahren verstorben. Mhm. Der hatte MS, also Multiple Sklerose, hat sich da einen bösen Virus eingefangen und also wir hatten uns da verstritten in der Zeit. Also er hatte schon länger diese MS, das ging schon über 10 Jahre. Mhm. Und wo er halt im Sterben lag, klar, hat mich kontaktiert und halt versucht, eine Art Neuanfang zu starten halt. Ja, aber wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Heute, ja, also ich habe keinen Kontakt mehr. Mhm. Der Kontakt ist komplett abgerissen und das ist halt schade, weil ich habe noch 2 Kinder und die wachsen halt auf ohne Großmutter halt natürlich, was natürlich sehr schade ist für die 2 Kleinen, aber wie gesagt, das Verhältnis ist so zerrüttet. Ja. Wie oft musst du zur Dialyse? Ich muss 3-mal die Woche zur Dialyse, also montags, mittwochs, freitags jeweils und das sind knapp 6 Stunden pro Dialyse. Ja, man sagt das immer, dass die Leute so erzählen, aber man muss sich das richtig vor Augen halten, was für eine Belastung das auch ist für die Menschen, die das machen müssen. Ja, du kannst ja auch keinen Beruf mehr nachgehen, ne? Nichts. Nee, also ich bin voll berentet, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Wenn du die Niere nicht bekommst. Ja. Gibt es da so eine Zeitspanne, von denen die Ärzte gesagt haben, die darf nicht überschritten werden, sonst ist ihr Leben gefährdet? Ja gut, der Vorteil ist, wenn man noch jung ist, dass der Körper noch, einiges aushält. Es gibt halt gewisse Giftstoffe, da muss man halt achten, wie Kalium zum Beispiel oder Phosphate, die zum Beispiel jetzt, kurz gesagt, in Pizza, Fertigpizza, Salami oder Kartoffeln halt viel Kalium. Ne? Also man muss sehr auf die Ernährung aufpassen. Genau. Aber letztendlich bist du nicht akut lebensgefährdet im Moment. Das nicht. Nee, also solange ich zur Dialyse gehe, steht natürlich gute Hoffnung, weil umso jünger, umso besser, muss man ja leider dazu sagen. Ja. Nun gab es ja in den letzten Monaten leider Gottes mehrere Skandale in Sachen Organtransplantation. Wie empfindet das jemand, der selbst auf ein Organ angewiesen ist? Du bist der Erste, der mich das jetzt fragt. Nee, also wie empfindet man das? Also man ist, also ich sage mal so, man ist froh, dass man halt noch weiterleben darf, auf gut Deutsch. Ja, dass es sowas gibt, diese Technik, dass man da hingehen kann, das Blut wird gereinigt, man muss sich halt an gewisse Vorschriften halten. Also das ist natürlich super, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Das Schlimme ist ja, dass es aufgrund dieser Skandale die Bereitschaft der Leute zur Organspende nachgelassen hat, was ich fatal finde. Die Bereitschaft muss sogar noch größer werden, dass eben Menschen wie dir, und es gibt ja viele, viele, viele andere in Deutschland, in ja, natürlich, Europa, ja, die dringend auf ein Spenderorgan hoffen. Und ich habe auch die große Hoffnung und die Überzeugung, dass wir in Deutschland das gesetzlich gut demnächst geregelt bekommen und dass die Bestimmungen noch strenger werden, dass das alles reibungslos abläuft. Also die Leute sollten sich nicht abschrecken lassen, Organe, die Bereitschaft zu haben, Organe zu spenden, nur aufgrund dieser Skandale. Das will ich damit sagen. Nee, also ich sehe das halt so, ich kann nur jeden irgendwie ermutigen, dass er sich halt darüber informiert, vor allem informiert, weil selbst auch eine Spende ist nicht gerade so salopp erledigt, also es gibt auch schon Risiken und Nebenwirkungen. Absolut. Und auch danach ist es nicht alles so plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, also man sollte sich richtig informieren bei seinem Hausarzt, vielleicht auch bei einem Beispiel, ist ein Nephrologen oder ein Lungenspezialist, wie sieht das aus, was kann man da machen, oder wenn man halt vom Leben abscheidet, was kann man da machen, was kann man da abspenden halt. Und das Problem ist, die Aufklärung ist halt leider nicht so, wie man sich das halt vorstellt. Verstehen Sie? Thierry, deshalb sprechen wir hier gerne immer wieder auch in dieser Sendung über dieses Thema, immer wieder. Das ist mir auch dass man das macht. Mein Lieber, jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass du bald ein neues Organ bekommst. Ich glaube, das ist das Wichtigste für dich, ne? Ja, also ich möchte gerne wieder arbeiten. Dass du wieder arbeiten gehen kannst. Ja, Daneben gibt es aber auch diese große seelische Belastung, die du aufgrund der Vergangenheit mit dir herumträgst. Ja, aber du musst auch eins wissen, wenn man viel erlebt hat, ja, man härtet irgendwo ab. Mhm. Und man muss das aber auch richtig einsetzen. Und, ja, aber du hast gerade etwas zu überbrücken halt die Zeit. Ja, aber du hast ja gerade zu mir gesagt, dass du mit niemandem so darüber reden kannst, was damals passiert ist. Ja, ich finde, das muss man schon machen, um sich da auch ein bisschen zu erleichtern. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und überlegen mal, wie wir dir noch ein bisschen besser und noch intensiver weiterhelfen können. Okay? Das wäre okay, das wäre schön. Sehr gerne, Thierry. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.37 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Lebenslüge. Oder Lebenslügen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ihr ganzes Leben schon eine große Lüge mit sich herumtragen. Vielleicht über viele Jahre und Jahrzehnte. Aus Scham, aus Furcht, aus Rücksicht. Diese Lebenslüge kann dahinter ein Verbrechen stecken. Also es kann ein Verbrechen sein, es kann ein Doppelleben sein, es kann eine geheime Leidenschaft sein. Es gibt viele Lügen, die Menschen mit sich herumtragen. Was würdet ihr sagen? Habt ihr so etwas? Habt ihr eine Lebenslüge, die euch vielleicht auch sehr belastet und ihr habt bisher mit noch nie jemandem darüber gesprochen? Und wenn ihr das gerne wollt, dann können wir das nächste Woche machen. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder auch gerne am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen. Thema nächste Woche Lebenslüge. Und ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet zu diesem Thema. Heute Freitagnacht, wie immer freitags, und herzlich willkommen, Ona. Ja. Ona, heute ist der Tag der ungewöhnlichen Namen. Thierry, jetzt kommt Ona. Ist das dein richtiger Name? Ja, tatsächlich. Ona, um was geht's? Okay. Es geht eigentlich jetzt um meine Mutter. Meine Mutter ist vor ungefähr einer Woche gestorben, also am 13., am Sonntag. Mhm. Und, meine Mutter hat kurz vor meinem Tod mir eröffnet, sage ich jetzt mal, dass ich angeblich, ich muss es leider so sagen, noch eine Zwillingsschwester habe, die sie nach der Geburt weggegeben hat. Du hast davon vorher gar nichts geahnt? Geahnt, also meine Familienverhältnisse waren nie so ganz einfach. Mhm. Und ich hatte immer schon so den Verdacht, dass es eventuell noch Geschwister geben könnte, weil es stand eine Zeit lang auch im Raum, dass ich eventuell adoptiert sein könnte. Und es war also auch nie sehr, sehr liebevoll, das Verhältnis. Und also ich habe immer schon... Mutter. Ja, und ich habe immer schon so ein bisschen geforscht gehabt, ob da vielleicht, ob ich vielleicht adoptiert wäre, weil auch so die Umstände meiner Geburt immer sehr nebulös waren. Mhm. Andere Leute wissen, in welchem Krankenhaus sie geboren sind. Mhm. Und bei mir war es immer so, ja, du bist zu Hause zur Welt gekommen und das war dann halt Wen so. Wen gibt es denn offiziell? Welche Geschwister hast du offiziell? Kein. Ich bin nur mich. Du bist nur du. Und ja. Gibt es einen Vater, der auch in der Nähe wohnt? Den gab es, aber der ist schon früh gestorben, da war ich 10, da ist er gestorben bei einem Autounfall. Jetzt ist deine Mutter ja auch wahrscheinlich sehr jung gestorben. Du bist erst 24, weil du deine Mutter... 56 war sie. 56. Ist sie plötzlich verstorben? Nein, also sie hatte ein Krebsleiden, aber schon länger. Sie hatte schon, also früher, als ich noch jünger war, so mit 14, 15, hatte sie das schon mal, Brustkrebs. Und das ist dann nochmal wiedergekommen, jetzt vor 5, 6 Jahren. Da hatte ich mit ihr noch gar keinen Kontakt. Also ich hatte sehr lange keinen Kontakt mit ihr. Ich hatte fast 10 Jahre keinen Kontakt mit ihr. Wo warst du denn in der Zeit? Ich war im Heim. Ich bin mit 11 ins Heim gekommen. Ach so, also sehr, sehr verwurstelt bei dir. Ja, es ist warum, sehr, sehr... Warum bist du ins Heim gekommen? So, sie hatte das Gefühl, dass sie mit mir nicht mehr klarkommt. Mhm. Und da warst du wie alt? 11. Das ist aber schlimm, wenn man mit 11 ins Heim kommt, oder? Ich habe zu der Zeit schon sehr viel immer bei Verwandten. Ach so, du warst es gewohnt. Ach so, und wenn das Verhältnis zu der Mutter gar nicht so toll war, ja, dann ist man auch nicht so traurig, wenn man da wegkommt. Ja, nein, also ich bin viele Heimkinder haben ja so eine ganz schlechte Erfahrung dann mit mhm. Heim und mit. Mhm. Kann ich gar nicht sagen. Also ich bin da relativ gut aufgenommen worden. Es war ein Du hast da ein Zuhause gefunden dann in dem Heim. Eine gewisse Kontinuität, die ich eigentlich nicht hatte. Ah, ja. In der Zeit, als du im Heim warst, hattest du denn Kontakt mit deiner Mutter? Anfangs ja. Also es war ganz, es war mir damals schon sehr seltsam. Sie hat mich dann sozusagen da freigegeben sozusagen, hat dann irgendwie sich beim Jugendamt gemeldet, hat gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Das Mädchen ist auch nicht mehr bei mir zu Hause, die ist bei Verwandten und die haben mich dann da sozusagen weggeholt. Mhm. Und dann war sie aber dann ständig am Heim und auch ständig hörte ich so indirekt, dass sie sich um mich bemüht und dass sie mich doch unbedingt sehen will und dass sie mich doch so vermisst. Und das hörte dann aber nach 2, 3 Jahren verlief sich das im Sand und dann hatten wir auch gar keinen Kontakt mehr. So, dann 10 Jahre warst du in diesem Heim. Ja. Und danach gab es dann wieder Kontakt mit der Mutter? Ja, ich habe den Kontakt gesucht später, also mit Anfang 20. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 4 Jahre alt. Mhm. Und, also der Kontakt, das Suchen ging von dir aus, nicht von mir? Ja, genau. Nein, das ging von mir aus, weil ich mir dachte, ich habe jetzt ein Enkelkind, sie hat jetzt ein Enkelkind. Mhm. Und würdest du denn den Kontakt, den du denn jetzt bis zu dem Tod deiner Mutter hattest, als wirklich so als schwierig bezeichnen? Es war seltsam. Also es war, ich erinnerte mich ja nur noch so von Kinderzeit an sie und dann war ja erstmal gar nichts. Und sie war natürlich in der Zeit, in der ich sie jetzt kennengelernt habe, sehr bedürftig, sag ich jetzt mal. Ach so. Sie hat war sehr eine andere Frau als ganz früher. Ja, und sie war sehr, sehr, sehr anhänglich auch, was ich gar nicht kannte von ihr. Sie war also nie jemand, der viel Liebe gegeben hat. Mhm. Ja. Jetzt hat sie dir, wie hat sie das denn gesagt? ganz, ach, ich kam mir vor wie... Das klingt jetzt unfassbar böse, weil sie nun auch tot ist, aber ich sag's jetzt, wie es ist. Also es klang für mich wie in einer schlechten Seifenoper. Hm. Weil sie meinte dann zu mir, Schatz, ich muss mein Gewissen erleichtern, bevor ich sterbe. Da gibt es noch jemanden. Und das war nur eine Aussage, mit der konnte ich überhaupt nichts anfangen. Hm. Und dann zuerst hieß es dann nur mir gegenüber, du hast noch eine Schwester. Hm. Und das hat mich erstmal gar nicht so schockiert, weil ich immer so das Gefühl hatte, da ist irgendwie noch irgendwas, irgendwas ist da noch. Hast du dann nachgehakt? So weit, wie man das konnte. Also sie war nun auch sehr krank und ich kam mir auch immer sehr schäbig vor, wenn ich dann irgendwie... Na gut, aber irgendwann muss das ja rausgekommen sein, dass es eine Zwillingsschwester ist. Und ich meinte, ich habe sie dann immer wieder gefragt, ich so, wie ist denn das, wo ist sie denn und wie alt war sie denn, als sie weggegangen ist, wie alt war ich? Ja. Und irgendwann meinte sie dann zu mir, meine Eltern, die haben mich vor eine Wahl gestellt, also meine Großeltern, haben mich vor eine Wahl gestellt, als es raus war, dass sie Zwillinge bekommen würde. Und in dem Moment habe ich schon völlig ausgeklingt und gefragt, wie Zwillinge. Das ist natürlich wirklich ein Schock. Wenn man plötzlich erfährt, man, da ist noch eine Person, die ist wie ich ja, in der Welt. Ja, und das ich weiß auch gar nicht, ob nun eineich oder zweieich oder... Nochmal zu der Situation. Wie viele Tage vor ihrem Tod hat sie es gesagt? Das waren 2-3 Wochen vor ihrem Tod. Und sie lag aber schon, war bettlägerig im Krankenhaus? Sie war schon im Krankenhaus. Ach so. Und da war also auch schon, sie war auch schon ganz, manchmal auch ganz abwesend schon, dadurch, dass sie so Sauerstoffmangel extrem hatte. Sie hat dir aber nicht gesagt, wo das Kind ist. Ich weiß nur ganz abstruse Fakten, dass ihr Vater, also mein Großvater, das Kind genommen hätte und weggegangen wäre. Weggegangen? Ja, weggegangen. Was auch immer das heißt. Ja. Du weißt also nicht, ob es adoptiert wurde, nein, ob es ins Heim gekommen ist, du weißt gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt stimmt. Das heißt, du stehst jetzt... Komplett, du hast also dann auch keine weiteren Informationen mehr von ihr gekriegt? Nein. Nee. Und du stehst, hängst völlig in der Luft jetzt. Die Mutter ist tot, ja. Du hast diese dubiose Information bekommen und weißt gar nichts. Ich habe eine Tante, also ihre ältere Schwester, die habe ich sofort angesprochen und hab sie sofort gefragt und die meinte zu mir, ja, sie hätte zu der Zeit kaum Kontakt mit der Familie gehabt, aber sie könnte sich das schon vorstellen. So, mehr bekomme ich von der auch Frau wieder nicht. Und es gibt sonst niemanden im Verwandtenkreis, den du anbaggern könntest, um Recherchen zu machen? Es ist niemand mehr da. Meine Großeltern sind schon lange tot, mein Vater ist gestorben, sie ist jetzt tot, meine Tante sagt nur das, weiß nur das, ich weiß es auch nicht. Und, meint auch zu mir, es wäre ja wohl jetzt nicht die richtige Zeit, sich darum zu bemühen. Na, wann denn sonst? Warum nicht? Weil weil die Mutter tot ist und. Ja, weil ich doch jetzt anscheinend lieber trauern sollte um eine Frau, die ich kaum gekannt hatte. Also bist du zornig auf deine Mutter, dass sie. Ja, ich bin stinkwütend. Finde ich auch. Sie hätte es dir viel früher sagen müssen und nicht erst in allerletzter Sekunde, um ihr Gewissen zu waschen. Und dann hätte sie dir auch noch mehr Informationen geben müssen. Ja, und ich hatte so oft dieses Gefühl, Mein Ehemann, als ich ihm das gesagt habe, meinte er zu mir, mein Gott, du hattest ja immer recht, weil ich immer dieses Gefühl hatte. Ich habe immer gesagt, ich wünschte, ich würde da ein bisschen den Finger drauf legen können auf dieses Gefühl. Ich habe das Gefühl, aber interessant ist ja, noch irgendwas. Das Interessante ist ja, dass es gibt ja in der Zwillingsforschung auch solche Phänomene, dass Zwillinge voneinander wissen, auch wenn sie getrennt wurden als Kinder. Das ist noch ein anderes Verhältnis als normale Geschwister. Und ich habe nie so weit gedacht, so weit denkt man ja nicht. Bist du gar nicht gekommen, ja. Aber es ist ein Mädchen. Ja, sie hat gesagt, eine Schwester. Also Mensch, Una, da habe ich aber auch gar nicht, überhaupt keine Idee, wo du da forschen könntest. Ja, ich habe eine Stadt, ich habe ein Jahr, ich habe ein Datum und mehr habe ich nicht. Vielleicht nochmal gezielter an die Tante ranzugehen. Ja, weil eigentlich, sie müsste doch auf... Irgendwas müsste sie wissen, ja. Irgendwas, ja. Vielleicht, wenn ich es jetzt ein bisschen ruhen lasse, weil also meine Tante und meine Mutter hatten wohl später ein relativ gutes Verhältnis. Ja, lass es ein bisschen ruhen mal und vielleicht bekommst du noch was raus. In welcher Stadt und in welchem Jahr seid ihr denn geboren? So muss man es ja jetzt sagen. Es ist Köln und es ist das Jahr 89. Du weißt auch natürlich auch nicht den Namen der Schwester. Natürlich nein. Nicht. Nein, gar nichts. Nein. Das Kind ist direkt als Säugling. Es könnte natürlich nur sein, falls meine Mutter dann noch irgendein Mitspracherecht hat, dass es auch irgendwas irisch-keltisches ist, weil wie mein Name, das ist ja auch nicht gerade gewöhnlich. Mhm. Aber wenn es wirklich so ist, dass sie sagt, mein Großvater hat irgendwie das Kind mitgenommen, dann das kann ja alles bedeuten. Hat der Großvater damals in Deutschland gelebt oder in Irland? Wir haben gar keine irischen Wurzeln. Wir sind ganz urdeutsch. Ach so. Meine Mutter hatte nur immer einen Spleen in der Verstehe. Mensch, Una, da kann ich dir natürlich, können wir dir nicht helfen. Ja, leider nicht, weil es gar keine Eckdaten gibt. Du hast jetzt mal den, den Ort gesagt und das Datum, aber das bringt ja auch vielleicht nicht so viel. Aber falls vielleicht durch irgendeinen Zufall irgendjemand irgendetwas weiß, ich bin also wirklich, was das angeht, völlig verzweifelt. Ja, oder vielleicht falls jemand Ahnung hat damit. Es gibt ja die verrücktesten Zufälle. Vielleicht hat, nachdem du deine Geschichte erzählt hast, vielleicht hat irgendjemand zugehört, vielleicht eine Sie, die irgendwas erkannt hat darin. 24 Jahre, blonde Haare, braune Augen. Oh Mann, ja, also ich verspreche natürlich hundertprozentig, wenn irgendjemand hier sich meldet, dass wir das sofort an dich weitergeben. Ja. Und Bagger, wenn sich die Sache beruhigt hat, nochmal deine... Oder auch falls irgendjemand Ahnung hat damit, wie man vielleicht nach Leuten forschen könnte, auch auf irgendwelchen, was weiß ich, wie abstrusen Wege. Auch eine gute Idee, genau. Würden wir alles an dich weiterreichen, Uwe? Ja, bitte. Wir drücken die Daumen. Ja, danke. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist um 1.50 Uhr und 22 Sekunden die Nadine und die ist 31. Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen. Hallo, Nadine. Dein Thema. Hallo. Mein Thema ist, dass ich wahnsinnige Angst habe vom Autofahren nach einem schlimmen Unfall. Wann hattest du einen schlimmen Unfall? Im Oktober, am 10.10. Ach so, jetzt im letzten Jahr. Ja. Bist du selbst gefahren? Ich bin selbst gefahren und ich hatte drei Hunde im Auto. Mhm. Wie kam der Unfall zustande? Der Unfall kam zustande, nachdem ich eine Pause gemacht habe. Ich bin Blindenführhundtrainerin, habe meine Hunde rausgelassen, musste selber natürlich auch ein bisschen was essen und bin dann wieder auf die Autobahn gefahren und dann ist mir jemand hinten reingefahren. Mhm. Das heißt, die Hunde waren auch hinten im Auto? Die Hunde waren auch im Auto, ja. Und ist hier irgendjemand so draufgefahren oder wie ist auf der Autobahn, wie passiert das? Ich bin eben von der Autobahn runtergefahren, vor mir ist ein Bus gefahren, davor ein BMW. Ich habe dann zum Überholen angesetzt, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass keiner auf der linken Spur fährt. Mhm. Habe dann rübergezogen, wie man das eben so macht. Und dann ich habe den BMW überholt und auf dem halben Weg des Busses ungefähr ist mir dann jemand einfach hinten reingeknallt. Also war das auf einer Abfahrt von der Autobahn? Nein, das war auf der, quasi nach diesem Rasthof auf der Auffahrt davon. Da bin ich dann eben auf die rechte Spur gefahren und dann auf die linke zum Überholen. Okay, und da ist dann jemand auf dich draufgebrettert von hinten? Ja. Während du auf der Überholspur warst? Ganz genau. Das ist ja irre. Ja. Also normalerweise bremst man da ja ab, wenn jemand die linke Spur, wenn jemand da langsamer fährt als man selbst, wenn man von hinten kommt. Ist da jemand mit großer Geschwindigkeit hinten draufgefahren? Ja, circa mit 150. Und wie schnell fuhrst du? Ich fuhr ungefähr 90. So, und wie hat sich dieser Unfall dann dargestellt? Was ist passiert? Das ist so gewesen, dass ich eben dann zum Überholen angesetzt habe. Ich habe mich dann, wie gesagt, vergewissert, dass niemand von hinten kam, bin dann auf die linke Spur, habe dann den Bus halbwegs überholt und habe dann in den Rückspiegel geschaut. Okay, soweit waren wir schon. Jetzt ist dir der hinten drauf geknallt. Wie war ganz es dann? Genau. Was ist dann passiert? Als er mir hinten drauf geknallt ist, ich habe ihn kurz vorher im Rückspiegel gesehen, habe mir natürlich schon Sorgen gemacht, dass er hinten drauf knallt. Ich bin in einem VW-Bus unterwegs gewesen, Richtung Leitplanke bin ich gedriftet, habe mir Sorgen gemacht, dass ich in die Leitplanke knalle. Aber er hatte dich hinten schon touchiert, er ist schon drauf geknallt. Er hatte mich schon, ganz genau, er hatte mich schon touchiert, ja. So, ich habe dann versucht, einfach rüber zu ziehen und bin dann auf dem Standstreifen, ich weiß nicht wie, aber zum Stehen gekommen. Ah, also es klingt dramatisch, aber es war dann doch nicht so dramatisch. Das heißt, ist Gott sei Dank Du bist nicht körperlich verletzt worden, sind die Hunde verletzt worden? Die Hunde sind Gott sei Dank nicht verletzt worden. Ist der Täter gefasst worden? Sagen wir es mal so, mir wird jetzt vorgeworfen, dass ich den Unfall verursacht habe und ich musste ein Bußgeld bezahlen. Weil du zu schnell auf die linke Spur gegangen bist und nicht nach hinten geguckt hast, wer da kommt. Weil ich auf die linke Spur gegangen bin und derjenige, der hinter mir gefahren ist, nicht mehr bremsen konnte, ja. Okay, so. Obwohl er zu schnell gefahren ist. So, jetzt hast du seitdem Angst, Auto zu fahren? Ja. Hast auch noch kein Auto angerührt seitdem? Ich bin jetzt in psychologischer Behandlung und versuche eben in mein Auto zu steigen und versuche kleine Strecken zu fahren, aber das funktioniert nicht. Ich kann kein Auto fahren. Nochmal zu der verkehrsrechtlichen Bewertung. Das heißt, man sieht dich als Schuldige. Ja. Und du hast die Strafe bezahlt. Ja. Und du musst auch die Kosten des Schadens übernehmen. Die Kosten des Schadens werden Gott sei Dank übernommen von der Versicherung des Arbeitgebers. Deinem Arbeitgeber? Ja. Ja, okay. Mhm. Ja. Aber ich bin halt die Schuldige, ja. Mhm. Ich glaube ja, wenn man so etwas erlebt hat, ist es das Allerbeste, wenn man sich sofort, so schnell wie möglich, wenn man es irgendwie kann, sich wieder der Situation aussetzt, vor der man Angst hat. Also wenn man so schnell wie möglich dann zum Beispiel in diesem Fall wieder ins Auto einsteigt. Nun hast du das aber schon verzögert, ne, weil du Angst hast. Ich habe es gemacht. Also ich bin direkt ins Auto eingestiegen und bin auch gefahren. Allerdings an der Kreuzung zum Beispiel, ich habe einfach panische Angst. Ich könnte jemanden übersehen und kann einfach nicht mehr so wie vorher Auto fahren. Ich habe immer die Panik im Nacken. Verstehe. Wie wäre es denn, wenn du noch mal ein paar Fahrstunden nehmen würdest und mit einem Fahrlehrer einfach fährst? Dann hast du die Sicherheit, da ist jemand neben dir, der passt auf. Der Vorschlag wurde mir auch gemacht von der DG, weil die natürlich jetzt auch gerade für meinen... Von wem wird das gemacht? Von der Berufsgenossenschaft. Ja. Weil die einfach auch gerade für mich zuständig sind. Mhm. Allerdings, die Psychologin, in deren Behandlung ich mich gerade befinde, sagt, das ist einfach noch viel zu früh. Ah ja, okay, gut. Was glaubt sie, wann man das machen kann? Sie hat keine Aussage gemacht, wie lange das noch dauern wird. Mhm. Allerdings, mein Problem ist einfach, das, was ich jetzt mache, ist mein Traumberuf. Und je länger ich warte, desto größer ist die Chance, dass ich einfach, ja, dann arbeitslos sein werde. Also je länger du wartest, desto größer die Gefahr, dass du nicht wieder in den Beruf rein kannst. So meinst du das? Ganz genau. Und der Beruf ist Blindenhundetrainerin, ne? So hast du gerade gesagt. Blindenführhundtrainer, ja. Und dafür braucht man einfach ein Auto. Ja. Weil du mit dem Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und wir haben Hunde, die eingearbeitet werden müssen in ganz Deutschland oder Probleme, die behandelt werden müssen. Und da müssen wir einfach ständig unterwegs sein. Weißt du, Nadine, der Ratschlag der Psychologin in Ehren, die kennt dich ja jetzt. Und das mag ja auch alles gut sein. Dennoch würde ich mit ihr mal besprechen, was sie davon hält. Sie sagt zwar, das ist zu früh, aber wenn du sagst, nein, ich traue mir das zu, ich würde es gerne ausprobieren. Und es kann ja auch nichts passieren, wenn der Fahrlehrer neben dir sitzt, würde ich es machen. Ich würde es vorher mit ihr besprechen. Wenn das möglich ist, vielleicht kommt sie sogar mit und setzt sich hinten ins Auto. Ich verstehe deine Sorge. Wenn du zu lange wartest, kommst du aus deinem Beruf raus. Ja. Und ich überlege gerade, wie man jetzt schneller was machen kann, um diese Angstblockade zu durchbrechen. Ja. Und so vom gesunden Menschenverstand ist mir nicht schlüssig, warum man das nicht mal ausprobieren sollte mit einem Fahrlehrer. Oder hättest du da auch große Angst mit einem Fahrlehrer? Ich hätte da genauso eine Panik wie jetzt auch im Auto. Also ja. Für mich, denke ich, macht es nicht so einen großen Unterschied, ob jetzt jemand neben mir sitzt oder nicht. Ah. Also dann ist es doch vielleicht gravierend. Ich habe wirklich Panik, einfach diese Todesangst. Mhm. Ja, das ist natürlich schwer, da kann ich dir natürlich keinen weiteren Rat geben. Wenn deine Psychologin sagt, du bist noch nicht so weit dafür, dann wird das wahrscheinlich schon so sein. Wobei ich ja immer finde, dass man selbst auf sich hören muss. Und wenn man ansatzweise das Gefühl hat, es könnte gehen, dass man es dann in abgesicherter Form natürlich tun sollte. Ja. Also man kann natürlich auch wirklich so eine Angst und so eine Panik groß werden lassen, indem man sie zu lange vor sich herschiebt. Aber ich will jetzt hier nicht Küchen psychologisieren. Das musst du letztendlich alleine für dich entscheiden, wie du es für dich für richtig ansiehst und das natürlich zusammen mit deiner Psychologin besprechen. Intuitiv würde ich auch sagen, so, das wäre ganz gut, wenn man das bald machen würde. Aber Vorsicht, ich bin hier keine medizinisch-psychologische Beratungsstelle. Aber dafür habe ich ja eine Psychologin, vielleicht hat die noch eine Idee. Wir rufen dich nochmal an, Nadine. Okay? Alles klar. Du legst auf, und meldest. Okay. Alles Liebe, klar. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik Ove Petersen. Nächste Woche nochmal der Hinweis, heißt unser Thema Lebenslüge, Montag Freitemennacht. Ich wünsche euch ein tolles und schönes Wochenende. Bis zum Montag. Bye bye. Tschüss.